wärst mir ein sauberer Gesell. Was ist da? Ei, bist du ein Tier, das zum Sprechen taugt? Wohl ließ ich von dir was lernen. Hier kennt einer das Hörste nicht. Kann das von dir erfahren? Hast du Übermut? Mut oder Übermut? Was weiß ich? Doch hier war ich zu leibe, lass du das Hörste mich nicht. Oh!